Teil 2. Wenn man Studierende von staatlichen Massenuniversitäten fragt, was sie von Privathochschulen halten, fallen die Reaktionen erstaunlich kenntnisreich, nüchtern und, entgegen den Erwartungen, eher skeptisch aus. Katrin König hat sich in der Universität Mannheim zu diesem Thema umgehört. Also ich denke zuerst mal, dass natürlich Bildung eine Leistung ist, die der Staat gewähren sollte. Und dass Bildung auch was ist, was allen Menschen zur Verfügung stehen sollte, unabhängig von dem, ob sie es bezahlen können oder nicht. Privatuniversitäten in anderen Ländern haben sicher die Möglichkeit, bessere Leistungen zu bieten, als eine staatliche Universität kann, weil sie sich stark spezialisieren können, weil sie Sponsoren haben. Aber ich denke immer noch, dass wir in Deutschland mit dem System, was wir bisher haben, gut gefahren sind und da auch versuchen sollten, das wieder hinzukriegen. Ja, wer sich leisten kann, ist doch okay. Amerika macht's auch, oder? Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Privatuniversitäten, naja, es hängt jemand davon ab, ob man das bezahlen kann oder nicht. Privat, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, man kann gezielt auf Bedürfnisse von einzelnen Studenten eingehen, also fachlich jetzt gesehen. Ich denke, das Problem ist halt, dass da nicht so viele Zugang zu haben. Aber an sich ist da die Ausbildung bestimmt besser oder mehr an der Praxis orientiert. Also ich halte nicht so viel davon, weil Geld eine zu große Rolle spielt und weil sich Privatunis in der Regel nur die leisten können, die eben von zu Hause besser gestellt sind. Nachteile elitärer, schwieriger reinzukommen vielleicht. Negativ ist halt, dass es wahrscheinlich mehr kostet. Das ist halt sozial ungerechter, denke ich mal. Positiv ist halt, dass sie wesentlich besser ausgestattet sind, weil der Staat nicht genug für die Bildung tut. Dann greift die Industrie selber zur Initiative und schaut, dass sie halt Geld reinpushen. Das ist halt negativ, dass es nicht in den bestehenden Systemen getan wird. Also eigentlich wäre es nämlich nicht notwendig, eine Privatuni zu haben. Also wir müssen uns nicht am amerikanischen System notwendigerweise orientieren.